In der TVRK wurden 4 Arten einzelne Briefmarken über die 31. Olympischen Spiele herausgegeben. In ihren oberen Teilen stehen die Worte »Die 31. Olympischen Spiele«. Sie stellen das Emblem des Olympischen Komitees der TVRK und die Sportarten wie Kunstspringen, Geräteturnen, Gewichtheben und Leichtathletik dar. Außerdem erschien ein neuer Bogen, der die Affen einschließlich Makaka Mulata zeigt.